Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 15. Kapitel, Vers 11 bis 32. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, »Ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben.« Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte, aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, »Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein.« So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, »Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich, und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.« Aber sein Vater sagte zu den Dienern, »Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden.« Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. »Dein Bruder ist wieder da«, erfuhr er, »und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist.« Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, »All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb.« Sein Vater sagte zu ihm, »Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.« Gott segne dieses Wort. Verloren und gefunden. In diesem Gleichnis lernen wir von Jesus, was er uns erzählt, über eine Familiensituation, wo ein jüngerer Sohn und ein älterer Sohn eine unterschiedliche Beziehung zu ihrem Vater haben. Worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass der jüngere Sohn, nachdem er sein Erbe verspielt, verprasst hat, keinen anderen Weg mehr sieht, als dass er zu seinem Vater zurückkehrt, allerdings in Reue, denn er ist sich bewusst, was er getan hat und kommt in Reue zu seinem Vater. Und hier lernen wir, dass er das, was er sich ausgedacht hat, was er seinem Vater sagen will, gar nicht sagen muss. Denn sein Vater kommt auf ihn zugerannt, hört gar nicht hin, was er sagt, umarmt ihn und empfängt ihn und lässt eine große Feier zu seinen Ehren geben. Der andere Sohn, der ältere Sohn, der davon hört und von der Arbeit nach Hause kommt, ist verärgert. Warum? Er sieht es so, dass er seinem Vater treu und redlich gedient hat über lange Zeit hinweg und nicht verstehen kann, warum er denn den jüngeren Sohn wieder empfängt, obwohl sein Vater es ihm erklärt. Dein Bruder ist zurückgekehrt, er war tot und ist nun wieder zum Leben gekommen. Was nun hier wichtig ist, ist zu verstehen, dass Jesus voll Mitleid ist und voll und Vergebung für uns ist. Jeder reuige Sünder ist ihm willkommen. Und wir denken an jemanden, oder vielleicht bist es auch du, der reumütig bist, der vielleicht eine schwierige Familiensituation hat oder sich gar nicht vorstellen kann, dass Gott sogar existiert aus dem, was ein Mensch alles erfahren hat oder wie viel Leid ihm zugefügt wurde, oft von der Familie, von seiner eigenen Familie. Und das ist eine Erfahrung, die viele von uns haben, wir auch erfahren. Und das ist überhaupt kein Grund, dass uns unser Jesus Christus nicht empfangen würde. Das müssen wir uns ganz nochmal vor Augen vorführen. Jesus ist voller Mitleid und Vergebung für jeden Menschen, egal was jemand gemacht hat. Wie schlimm die Sünde nun auch sein mag, jeder reuige Sünder ist unserem Herrn Jesus willkommen. Und das ist das Wichtigste hier zu verstehen. Und möge dieses jeden Menschen ins Herz sprechen, in diesem Gleichnis verloren und gefunden. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und für dieses wunderbare Gleichnis. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass du jeden Menschen zu dir empfängst, der als reuiger Sünder zu dir kommt. Jeder reuige Sünder ist willkommen. Ganz gleich wie alt, jung oder alt, reich oder arm, krank oder gesund. Das macht überhaupt nichts aus. Oder was passiert ist in der Vergangenheit, in der Familie oder in Beziehungen. Also darauf kommt es nicht an. Dir kommt es an, lieber Herr Jesus, dass du das Herz des reuigen Sünders siehst und jeden Menschen willkommen heißt, egal was passiert ist. Und wir danken dir für dein Wort. In Christus Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.